Das antiamerikanische Forum Deutschlands schickte am 1. August an die südkoreanische Botschaft in Berlin einen Protestbrief und kritisierte darin die unmenschlichen Entführung der TVÖAK-Bürgerinnen durch den südkoreanischen Geheimdienst.